Modelltest 11 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Unser Reisemarkt, liebe Zuhörer, hat dieses Mal noch einen ganz besonders heißen Tipp für Sie. Schneehasentreff in der Salzburger Sportwelt. Die Schneemengen, die Frau Holle auf den 350 Pistenkilometern zwischen Flachau und Vilsmoos seit Jahresbeginn aus ihren Betten geschüttelt hat, machen die Region auch zu Ostern zu einem beliebten Wintersportziel. Dabei kommt Familien die Osterfamilienaktion ab 17. März besonders entgegen. Sobald ein Elternteil einen 6-Tage-Skipass kauft, erhalten alle Kinder bis 15 Jahre gratis Skipässe. Außerdem hält jeder Skiort besondere Überraschungen für klein und groß bereit. Es lohnt sich also, die Osterwoche mal in Weiß zu buchen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Unser Reisemarkt, liebe Zuhörer, hat dieses Mal noch einen ganz besonders heißen Tipp für Sie. Schneehasentreff in der Salzburger Sportwelt. Die Schneemengen, die Frau Holle auf den 350 Pistenkilometern zwischen Flachau und Vilsmoos seit Jahresbeginn aus ihren Betten geschüttelt hat, machen die Region auch zu Ostern zu einem beliebten Wintersportziel. Dabei kommt Familien die Osterfamilienaktion ab 17. März besonders entgegen. Sobald ein Elternteil einen 6-Tage-Skipass kauft, erhalten alle Kinder bis 15 Jahre gratis Skipässe. Außerdem hält jeder Skiort besondere Überraschungen für klein und groß bereit. Es lohnt sich also, die Osterwoche mal in Weiß zu buchen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Verbrauchertipps im Radio. Neue Bastel- und Dekotrends für Frühjahr und Sommer. Bestellen Sie noch heute kostenlos den Battinetta Frühjahrskatalog unter www.battinetta.ch. 114 Seiten Kreativideen inklusive großem Osterteil. Es erwartet Sie eine riesengroße Auswahl für Ihr kreatives Hobby. Ob Sie basteln, malen oder dekorieren wollen. In aller Ruhe können Sie auswählen, vergleichen, entscheiden und kaufen. Gemütlich von zu Hause aus. Unter der Adresse www.battinetta.ch finden Sie außerdem Videoclips, zahlreiche Bastelvorschläge und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ihre Bestellung können Sie per Rechnung oder Kreditkarte bezahlen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Neue Bastel- und Dekotrends für Frühjahr und Sommer. Bestellen Sie noch heute kostenlos den Battinetta Frühjahrskatalog unter www.battinetta.ch. 114 Seiten Kreativideen inklusive großem Osterteil. Es erwartet Sie eine riesengroße Auswahl für Ihr kreatives Hobby. Ob Sie basteln, malen oder dekorieren wollen. In aller Ruhe können Sie auswählen, vergleichen, entscheiden und kaufen. Gemütlich von zu Hause aus. Unter der Adresse www.battinetta.ch finden Sie außerdem Videoclips, zahlreiche Bastelvorschläge und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ihre Bestellung können Sie per Rechnung oder Kreditkarte bezahlen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Heinrich, hier ist die Praxis Dr. Siebert. Es geht um Ihren Termin heute Nachmittag. Leider musste Herr Dr. Siebert wegen eines Notfalls dringend ins Krankenhaus. Könnten Sie vielleicht am Mittwoch zur gleichen Zeit kommen? Geben Sie mir bitte noch heute Bescheid, ob Ihnen das passt. Und vergessen Sie auch nicht, Ihre Untersuchungen vom Orthopäden mitzubringen. Ich erwarte Ihren Rückruf. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Frau Heinrich. Hier ist die Praxis Dr. Siebert. Es geht um Ihren Termin heute Nachmittag. Leider musste Herr Dr. Siebert wegen eines Notfalls dringend ins Krankenhaus. Könnten Sie vielleicht am Mittwoch zur gleichen Zeit kommen? Geben Sie mir bitte noch heute Bescheid, ob Ihnen das passt. Und vergessen Sie auch nicht, Ihre Untersuchungen vom Orthopäden mitzubringen. Ich erwarte Ihren Rückruf. Vielen Dank und auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören die Mittagsnachrichten. Ein unbekannter Täter verübte im Zeitraum von Freitag ab 19 Uhr bis Samstag gegen 9.50 Uhr 5 Einbruchsdiebstähle in Fahrzeugen. Die Autos wurden von den Besitzern in Leonding versperrt abgestellt. Der Täter brach mit einem Werkzeug die Seitenfenster auf. In allen Fällen durchsuchte der Täter Taschen sowie Verpackungen, welche auf Vorder- und Rücksitzen der PKWs abgelegt waren. Bis auf einen Rucksack mit Badesachen hat der unbekannte Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet. In der Innenstadt ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören die Mittagsnachrichten. Ein unbekannter Täter verübte im Zeitraum von Freitag ab 19 Uhr bis Samstag gegen 9.50 Uhr 5 Einbruchsdiebstähle in Fahrzeugen. Die Autos wurden von den Besitzern in Leonding versperrt abgestellt. Der Täter brach mit einem Werkzeug die Seitenfenster auf. In allen Fällen durchsuchte der Täter Taschen sowie Verpackungen, welche auf Vorder- und Rücksitzen der PKWs abgelegt waren. Bis auf einen Rucksack mit Badesachen hat der unbekannte Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet. In der Innenstadt ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Bis zu den Nachrichten um 20 Uhr hören Sie nun interessante Werbebotschaften. Für die Studie Intelligentes Hören und Verstehen in allen Lebenslagen sucht Hören mit Fiebing 75 Testhörer. Es können Personen teilnehmen, die bisher keine Hörgeräte tragen, aber auch solche, die bereits Erfahrung als Hörgeräteträger haben. Die Teilnahme ist kostenfrei und verpflichtet nicht zum Kauf. Informationen und Anmeldung bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr. Mittwoch und Donnerstag auch 14 bis 18 Uhr. Hören mit Fiebing. Kleeallee 345. Berlin-Zehlendorf. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bis zu den Nachrichten um 20 Uhr hören Sie nun interessante Werbebotschaften. Für die Studie Intelligentes Hören und Verstehen in allen Lebenslagen sucht Hören mit Fiebing 75 Testhörer. Es können Personen teilnehmen, die bisher keine Hörgeräte tragen, aber auch solche, die bereits Erfahrung als Hörgeräteträger haben. Die Teilnahme ist kostenfrei und verpflichtet nicht zum Kauf. Informationen und Anmeldung bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr. Mittwoch und Donnerstag auch 14 bis 18 Uhr. Hören mit Fiebing. Kleeallee 345. Berlin-Zehlendorf. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Zum Abschluss unseres Magazins Gesundheit ist das höchste Gut möchte ich heute, meine Damen und Herren,